Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 915 an Schiller. Möchten Sie wohl beikommendes Blatt an Fichten abgehen lassen? Leider steht die ganze Sache nicht erfreulich. Fichte steht bei seinem großen Verstande noch im Wahn, als könnte man vor Gericht auf seine eigene Weise Recht behalten, da es doch da selbst hauptsächlich auf gewisse Formen ankommt. Auch ist, wie Sie aus dem Blättchen sehen werden, Salzmann, der von Grund aus nichts taugt, abzuschaffen. Mich verlangt sehr, Sie zu sehen. Möchten Sie wohl bei dem schönen Tage heute Mittag mit nach Tiefurt fahren? Ich habe mich anmelden lassen, und man wird Sie gewiss auch sehr gerne sehen. Ich würde nach 12 Uhr kommen, um Sie abzuholen. Weimar am 23. September 1803. G.